sagst, wenn du meine Lieder hörst, empfindest du oft Trauer, Schmerz und Wut. Ich sing, sagst du immer nur, von Elend und Leid, von Gewalt und fließendem Blut, von Mütterschmerz und Korruption, von Unrecht, was Menschen angetan. Ich sehe die Welt nun mal ein wenig anders als du. Mich so zu erlösen bringt meiner Seele Ruhe. Mein Herz würde sterben, hätte ich dieser Befreiung nicht. Solche Lügen übersehen, nein, das kann ich nicht. Wie viele Nächte würde ich dann weinen verbringen? Würde man mir das nehmen, dass ich sing? Würde man mir das nehmen, dass ich sing? Würde man mir das nehmen, dass ich sing? Meine Lieder schützen die Frierenden nicht vor der Kälte und die Hungernden nicht vor der Hungersnot. Doch ein Lied kann wie ein wärmendes Feuer sein und so köstlich wie nahrhaftes Brot. Ein Lied kann in dieser frostigen Zeit Menschen zusammenbringen. Und es gibt doch nichts Schöneres, als es zu hören, dass man ein Lied gemeinsam singt. Befreiung aufgelistet in Worten und Tönen. Ein Kanon die Nacht durchstreift. Ein Miteinander auf höchster Ebene. Und man in der Gemeinschaft reift. Und man in der Gemeinschaft reift. Und man in der Gemeinschaft reift. Ein Liebeslied möchtest du von mir hören, um zu träumen, um dich auszuruhen. Musik soll Menschen doch glücklicher machen, so seltsam es auch klingt, nichts anderes ich tu. Und vielleicht klingen für dein empfindliches Ohr meine Lieder noch zu grell und zu hart. Doch im Grunde sind all meine Lieder auch nur Liebeslieder, nur auf ihre Art. Ein Lied probiert, hart zu bestehen in dieser kalten, hoffnungslosen Zeit. Und man kann es schon kaum mehr verstehen, weil der Wind es von mir vertreibt. Weil der Wind es von mir vertreibt. Weil der Wind es von mir vertreibt. Und schon höre ich ein Lied entstehen, das von schönen Dingen erzählt. Doch nein, von Folter und Tod muss ich singen, auch wenn's dich quält. Denn ich sehe Kinder, die vor Hungersnot schreien, und Mütter, die um ihre toten Söhne weinen. Kugelhagel droht am Straßenrand und meine Feder legt mir die Worte in die Hand. Sicher, ich könnte so tun, als hätte ich's nicht gesehen. Aber dann wär ich doch nicht ich, kannst du's verstehen? Ein Lied, das Recht ist zu hören, sich hart erkämpft. Ein Lied, lass es frei, lass es nie verklingen. Denn mir befiehlt das Sehen der Wahrheit, das Singen. Wie einen ein Fieber befällt. Wie einen ein Fieber befällt. Wie einen ein Fieber befällt. Ein Lied, das Recht ist zu hören, sich hart erkämpft. Ein Lied, lass es frei, lass es nicht ausklingen. Denn mir befiehlt das Sehen der Wahrheit, das Singen. Wie einen ein Fieber befällt. Wie einen ein Fieber befällt. Wie einen ein Fieber befällt. Ein Lied irgendwann, einmal hell und wunderschön. Ein Lied wie für dich gemacht. Ein Lied, was von guten Sachen erzählt. Wenn die Zeit reif ist, ich es dann mach. Wenn die Zeit reif ist, ich es dann für dich mach. Wenn die Zeit reif, ich es dann für dich mach.